wenn ich, ich hasse Rap, vor allem dich und sag's dir gerne ins Gesicht. Pimpen mit der Glock, mache Geld auf den Streets und deine Crew sich schnell unbeliebt. Habe keine Zähne aus Gold, sondern aus Eisen. Kannst du nicht flexen? Musst du leiden. Pimpen mit der Glock, mache Geld auf den Streets und deine Crew sich schnell unbeliebt. Habe keine Zähne aus Gold, sondern aus Eisen. Kannst du nicht flexen? Musst du leiden. Ich bin unschlagbar, der Rapper mit der AK. Deine Mutter hat den Kusserschnitt und ist dein Vater. Ich hab 6 Mittelfinger am Pint hängen. Du nutzt deine Crew los, zeig ihr seid Inzestprodukte. Ich will keine Dates, halt reviven oder Scheiße. Ich mach Rap, no Soundcloud, denn ich habe Langeweile unter Untergrund. Ich geb mich mit Rappern gar nicht ab, häng nur mit der Posse, jeder andere ist ein Spaß. Ich und meine Crew spielen in der Liga der Gewinner. James Jenkins, AK, der Wack MC Bezwinger. Du willst battlen, doch nur sportlich, denn du hast Angst vor Krieg. Meine Flows sind maskulin, deine Flows sind transvestit. Ich bin nicht Szene prägend, doch damit kann ich leben. Den deutschen Rap mangelt leider grundsätzlich am Pede. Schreib die Texte auf Papier, doch bin ein G, wie er im Buche steht. Bin ich heiß auf Props, Mann, ich bin heiß drauf, Blut zu sehen. Bin mit der Glock, mache Geld auf den Streets und deine Crew sich schnell unbeliebt. Habe keine Zähne aus Gold, sondern aus Eisen. Kannst du nicht flexen? Musst du leiden. Pimpen mit der Glock, mache Geld auf den Streets und deine Crew sich schnell unbeliebt. Habe keine Zähne aus Gold, sondern aus Eisen. Kannst du nicht flexen? Musst du leiden.